Obwohl wir vorhin schon mal drauf gekommen sind, ein paar Fragen, muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen Hemmung habe zu fragen, weil ich weiß, dass sie sich immer stark dagegen. Wenn man ihre Stimme genauer anschaut, kann man feststellen, dass die hervorragend gebaut sind. Und was nun diese technische Seite angeht, wie ist da das Verhältnis von Bewusstem und Spontanem beim Schreiben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine bestimmte Struktur eines Stückes nicht auch in gewisser Weise bewusst vorgeplant wird oder beim Schreiben bewusst ist oder beim Lesen des Geschriebenen daraufhin überprüft wird. Wie ist das? Ja, auf jeden Fall ist es nicht so, dass das so weitgehend vorgeplant ist oder vorkonstruiert ist. Diese Vorplanung ist sehr grob und sehr allgemein. Nee, allgemein ist ein falsches Wort. Das Erste, was man hat, ist so eine Vorstellung von Tonfällen und von Konstellation von Kräfteverhältnissen. Aber was ich nie gemacht habe, ist eine Farbe vorher durchkonstruieren. Daran glaube ich auch nicht. Weil man dann dem Stoff oder dem Material die Eigenbewegung wegnimmt. Und entscheidend ist eigentlich immer der erste Ansatz. Und das ist so ganz äußerlich gesehen ziemlich blind. Also irgendwo muss man anfangen. Ne? Und das muss stimmen und dann läuft das andere. Und ich habe so oft erlebt, dass ich an einer Stelle so 3 Tage gehangen habe oder eine Woche und das ging nicht weiter und so. Und ich weiß nie warum, ich probiere dann so alles Mögliche und da entstehen 10 Seiten, das geht alles nicht. Und dann merkt man meistens, dass irgendwas am Ablauf nicht stimmt und dann kommt man drauf und dann geht's wieder. Also solange es schnell geht, ist es gut. Wenn es überhaupt nicht mehr weitergeht, stimmt was nicht. Das ist eine ziemlich organische Sache, glaube ich. Und das setzt sicher voraus eine ganze Menge Vorarbeit, die aber nie so rationell ist. Also die ist immer auch emotionell. Und es geht vielmehr darum, dass man sich erhält den Instinkt für die Eigenbewegung eines Stoffs und dass man nie das Gefühl verliert, jetzt kommt er so, jetzt sagt er das und müsste vielleicht irgendwer sowas sagen. Und sobald man versucht, das vorher auszuformulieren, da wird es schon gefährlich. Und ich finde ganz gut, was der Brecht schreibt über seine Arbeit in Sichuan. Das ist ein Stück, das ich tief verabscheue. Und der Brecht hat auch ungeheure Schwierigkeiten damit. Und er schreibt, er hat so lange mit dem Stoff zu tun gehabt oder sich herumgeschlagen, dass er dann den völlig durchrationalisiert hat, bevor er geschrieben hat. Und das war so genau ausgerechnet und, wie er sagte, so eine Stahlkonstruktion oder irgend so eine Formulierung. Und dann hat er gemerkt, was die Gefahr ist bei solchen Konstruktionen. Die Gefahr ist das Nette, dass es nett wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn es nett wird. Nicht mehr kantig wird. Ja. Ja. Ja, wenn punktuell mentalische Züge. Ja. Also eigentlich, wenn das Leben rausgeht. Ja. Das muss sich in der Struktur letzten Endes widerspiegeln. Ja. Ja. Was Kantiges, was Fragmentarisches vielleicht auch. Und auch was schon aufgebaut ist. Man hat Brecht auch doch des Häufigen beschrieben, wie er bei anderen die technische Seite, Strukturen studiert. Also vor allem bei solchen Leuten, wo er nach dem Inhalt gar nicht geschaut hat. Machen Sie sowas auch? Eignet man sich das an, um es dann nicht wieder bewusst einzubringen? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Brecht ein ganz anderes Verhältnis zu den Stoffen hatte. Ja. Der Brecht hatte es mit toten Stoffen zu tun. Hm? Mhm. Der hat Leichen präpariert sein Leben lang. Hm? Ich meine, das ist gar nicht polemisch jetzt. Ja. Aber es ging darum, Quersummen zu ziehen, hm? Für ihn. Und wir haben es ja nicht mit Leichen zu tun, sondern mit Material, was lebt und sich entwickelt. Hm? Und auch, was sich auch noch entwickelt und verändert während der Untersuchung oder während der Beschreibung. Hm? Mhm. Das ist eine grundsätzlich andere historische Voraussetzung, glaube ich. Deswegen ist dieser Ansatz von Brecht überhaupt nicht verwertbar bei uns. Mhm. Ich glaube, es ist der Hauptunterschied. Und er hat doch nie, das heißt einmal hat er jetzt bis auf den Anfang, also die ersten Sachen. Und das ist das Interessanteste von Brecht, für mich jedenfalls, dieses Fazer-Fragment. Das war der einzige Stoff, wo er versucht hat, den subjektiven Faktor primär zu nehmen. Und das ist logischerweise im Fragment geblieben. Hm. Ich frage auch deshalb, weil das natürlich auch auf solche Streitpunkte hinausläuft, dass man, und ich meine, hier in Leipzig gibt es halt ein Institut, wo Leute, die schreiben, ausgebildet werden. Wo ich mir noch am ehesten vorstellen kann, dass bestimmte handwerkliche Fragen vermittelt werden können. Das geht nur ganz konkret. Es geht eben nicht im Stil der Manufaktur. Also das geht nicht handwerksmäßig, es geht nur am ganz konkreten Text und Objekt und Gegenstand. Das glaube ich, es hat keinen Sinn, allgemeine Rezepte oder Anleitungen zu geben, da kommt nichts raus. Das muss ausgehen von Textanalysen und dann von Satz zu Satz und dann zeigen, wie ist das gemacht, warum ist das hier so und warum nicht anders. Das kann man jederzeit machen. Aber das macht man eigentlich nur, wenn man gefragt wird. Rollen schreiben für Schauspieler. Also ich meine jetzt nicht für konkrete Rechte, sondern im Verhältnis von dramatischem Text und schauspielerisches Handeln. Wie macht man das blöd formuliert? Die berühmte gestische Qualität der Sprache, nicht? Wenn Sie uns die aus Ihrer Sicht mal näher beschreiben könnten, wie die eigentlich besteht. Und ist das eigentlich die einzige Dimension der Qualität, die also eine Sprache für Schauspieler haben muss? Es wird immer doch vielleicht darauf reduziert. Der Raum zwischen A und B bezogen an C. Ja, es hat natürlich viele Seiten. Es gibt zum Beispiel so einen ganz primitiven Punkt. Mir ist oft gesagt worden bei Texten, am meisten bei Übersetzungen, dass die Sprache so künstlich und so manieriert ist. Ne? Und das entsteht unter anderem daraus, dass, ich kenne diese Begriffe nicht so, aber ich glaube Subjekt und Prädikat, so heißt das, ne? Diese Hauptsachen, ja. Dass Subjekt und Prädikat so weit auseinander liegen. Mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, wenn ich eins suche. Aber es entsteht unter anderem eine gestische Qualität daraus, dass eine Satzfolge dadurch verlängert wird. Die Spannung jetzt von dem Subjekt, wann kommt nun das Prädikat, welches ist es und so. Daraus entsteht schon für den Schauspieler eine Möglichkeit, eine Wirkungsmöglichkeit. Also bis in solche Details geht das, glaube ich. Und welche Möglichkeiten hat man mit Versen, gestische Qualität zu unterstreichen oder zu verstehen? Da gibt es einen sehr guten Aufsatz von Hacks. Nee, gar nicht von Hacks. Nee, Hacks, das ist reine Schulmeisterei. Nee, es gibt einen guten Aufsatz von Eliot über die Anfangsszene von Hamlet. Also überhaupt bei den Engländern ist es so angenehm, dass die immer noch Baumwolle machen. Also das ist so Cotton, diese Cotton-Moral. Ne? Da geht es immer um Sachen, die man verkaufen und machen kann. Und das ist ganz unideologisch, diese Ästhetik. Es geht nur um das Machen. Ne? Das fand ich immer sehr einleuchtend. Wir analysiert die erste Szene von Hamlet. Eigentlich nur die erste Seite. Und er geht davon aus, dass um solche Verse zu machen, also so eine Szene, so diese Anrufe der Wachen und so und eigentlich diese Interjektionen, und das in eine Versstruktur zu bringen, dazu gehört eine absolute Meisterschaft, also ein absolutes Handwerk. Und das ist viel schwerer als eine Arie von Romeo zu schreiben. Ich glaube, das ist zunächst mal richtig. Und daraus versucht er dann abzuleiten, die Funktion von dramatischem Vers, die eben zunächst hauptsächlich ist, dass das Publikum gezwungen wird in ein bestimmtes Rhythmusgefühl. Und was letztlich in allen Künsten das Entscheidende ist, auch bei jedem Talent, also die Voraussetzung ist ja überhaupt ein rhythmisches Empfinden. Ne? In jeder Kunst, glaube ich. Und der Vers hat hauptsächlich diese Funktion, das ist ganz unterbewusst, einen bestimmten Rhythmus oder Tempounterschiede und Zeitgefühl festzulegen. Alles andere kommt dazu, dann, alles andere ist äußerlich, zum Beispiel, was der Schiller schreibt darüber, ne, bei Wallenstein, das kennen Sie. Und das ist sicher ganz praktisch auch, was der Schiller sagt, das merkt man auch, wenn man es macht. Ne. Wie arbeiten Sie, also haben Sie Tagespensum, Wochenpensum, Zeiteinteilung? Schön wäre es, ja. Ja. Nee, eigentlich ist es ganz chaotisch, es ist nur so, wenn ich angefangen habe, ein Stück zu schreiben, dann versuche ich so schnell wie möglich zu Ende zu schreiben. Und dann gibt es Zeiten, wo ich nichts mache. Bis ich mich so sehr langweile, dass ich wieder was schreiben muss. Das ist eng. Voraussetzung für die Erstellung von Poesie, genau mal Mensch zu sein. Vielleicht reduziert noch. Voraussetzung, ne? Ja. Was ist für Sie das wichtigste Kriterium für, so fragen wir immer, ist blöd, ja. Wichtigste Kriterium für literarische Qualität, also jetzt, für literarische Qualität eines dramatischen Textes, so. Wo also Literatur ist gleich theatralische Qualität, wird zugleich theatralische Qualität. Aber eben doch, man muss sagen, das ist eben zugleich Literatur. Dann tritt sowas ein. Kann man das bestimmen? Das ist eigentlich die Provokation, oder das Schockierende. Also wenn es in irgendeiner Weise Realität in Frage stellt oder neu sichtbar macht, ist das einzige Kriterium. Sonst darf man dafür kein Geld ausgeben. Ja. Ich meine, nur damit wird es eine, nur wenn es eine eigene Realität oder die Möglichkeit einer neuen Realität andeutet, kann es irgendeine Wirkung auf die Realität haben. Das ist auch von Becher sehr gut formuliert worden in einer Kritik oder Rezension über. Nee, Quatsch, es war Heinrich Mann über Becher, über ein Gedichtband von Becher, der Glückssucher, glaube ich. Wo der Heinrich Mann schreibt, das ist eine Dichtung, die das Leben nicht nur beschreibt, sondern beherrscht. Das ist sehr pathetisch formuliert, ja, aber ja, es geht um diese Differenz eigentlich. Ja, ist klar. Man müsste das Theater im Ensemble da darstellen können, dann durch also die ästhetischen Mühe auch der Massenmedien, deine gesellschaftliche Funktion neu bestimmen, auch dadurch, ja, auch dadurch. Und welchen Einfluss hat das auf die Funktionsbestimmung der Theaterkunst? Hm. Ja, da muss man vielleicht das Verhältnis der Medien sich darüber erstmal einigen. Ich glaube nicht, dass es Aufgabe des Fernsehens sein kann, Kunst zu vermitteln. Also primär jedenfalls nicht. Ne? Und wenn, dann nur rein informativ. Ne? Also nicht als Erlebnis, sondern als Information. Also Kunst als Erlebnis im Fernsehen ist, glaube ich, nicht das Primäre. Ne? Es kann über Kunst informiert werden im Fernsehen. Hm? Und Kunst kann mitgeteilt werden. Hm? Als Resultat. Hm? Aber beim Hörspiel ist das anders, glaube ich. Aber das weiß ich nicht. Also, dass das ist eine eigene Kunstform ausgeprägt hat. Das ist möglich, ich habe es noch nicht gesehen. Also, oder gehört. Jedenfalls bei uns noch nicht. Woanders auch nicht. Hm. Was meinen Sie zum Beispiel? Zum Beispiel Stücke von Rücker oder Bieler, nicht? Dann haben wir hier einige, ne? Nachbarn zum Beispiel. Ja. Ja. Ich glaube, das waren Ersatzbefriedigungen, doch. Ja. Wenn Sie es heute wieder hören würden. Aber oder Rücker, die dicke Torte, ich würde dann denken, das ist mehr als mehr. Na gut, das ist ja auf meiner Seite. Das ist möglich. Ja, ich meine, das, was das Theater machen müsste im Verhältnis zum Fernsehen, wäre eben nicht informieren über Kunst oder über Stücke, sondern Stücke zum Erlebnis. Das klingt ganz doof, aber im Theater muss das ein Erlebnis sein. Und da muss man sich auch damit abfinden, dass zu Erlebnissen gehören auch zum Beispiel Autounfälle. Ne? Das merkt man immer, wenn sich so Menschentrauben sammeln, wenn da Blut fließt und so. Also jedenfalls der Begriff Erlebnis schließt eigentlich ein, die Möglichkeit eines unmittelbareren Verhältnisses zum Stoff und zum Leben auch. Ne? Oder zur Realität im Theater. Ne? Hängt Erlebnis für Sie auch mit dem Begriff der Katastrophe zusammen? Natürlich auch, ist klar. Ich meine, auch Lernen ist ja an Katastrophen gebunden. Also wenn man etwas lernt, heißt das, es wird etwas vernichtet. Also etwas ist vorbei und etwas fängt an. Eine blöde Frage. Hängt Extremsituationen bis hin zur Katastrophe mit dem Wesen des Dramatischen zusammen? Doch, auf jeden Fall. Wenn Sie Shakespeare nehmen, also in den großen Shakespeare-Stücken, die Helden, das sind alles Psychopathen, sonst geht's gar nicht. Ne? Das Stück läuft überhaupt gar nicht an, wenn da nicht Psychopathen die Helden sind. Das ist völlig undenkbar. Sie fassen da offensichtlich den Begriff des Dramatischen vom Erlebnisbereich jetzt. Ja? Man muss schon für Kindheit ein Dramatisches erlebt haben. Naja, also nicht unbedingt, aber man muss jedenfalls disponiert sein. Disponiert auch durch man muss disponiert sein, Dinge dramatisch zu erleben. Auch durch eigene Biografie. Ja, doch, sicher. Ja, das ist ja auch. Also da liegt doch ein bestimmter Begriff des Dramatischen zugrunde. Wie würden Sie dem, das ist wirklich die letzte Schinderei, wie würden Sie dem, sag mal, wo ich definieren würde, beschreiben? Ja. Jetzt wird es ganz schlimm. Wenn man jetzt mal. Überhaupt nicht. Sie kennen diese Definition des Tragischen von Nietzsche, also das Geburt der Tragödie. Hm? Wenn man die mal ein bisschen rationalisiert oder ein bisschen so auf den Boden der Tatsache zurückbringt, steckt darin ein ganz interessanter Kern. Also ihr beschreibt so die Lust am Untergang aus Vitalität, aus einer Fülle von Vitalität. Oder wie der Hölderlin das formuliert, mit dem Schicksal, da krieg's jetzt nicht zusammen. Dieser Vers über Sophokles von Hölderlin, da ist es noch deutlicher, also das allmächtige Schicksal, welches den Menschen erhöht, wenn es den Menschen zermalmt. Ach, Sie meinen Übersetzung? Ja. Das ist ein Gedicht von Hölderlin über Sophokles. Ich habe den Anfang jetzt nicht, aber jedenfalls das allmächtige Schicksal, welches den Menschen erhöht, wenn es den Menschen zermalmt. Und etwas Ähnliches finde ich zum Beispiel bei Wischnewski in der Szene, wo der Kommissar, der stirbt, an die Wand schreibt, so und so viel Kommunisten, und dann streicht er einen durch. Hm? Ja. Das ist eigentlich der erste Moment in der Theatergeschichte, finde ich, wo diese Haltung wieder groß auftaucht. Die letzte Entscheidung. Ja. Und das meine ich eigentlich, das ist der, oder einer der Punkte, wo Theater produktiv sein kann. Und ich finde deswegen auch so wichtig, was der Wischnewski mal so geschrieben hat über seinen Versuch, sozialistisches Theater zu definieren, über die Tragödie. Das ist sicher nur eine Seite. Ja. Wir sind im Moment so ganz auf Heiterkeit gestimmt, und ich glaube, das ist so legitim das ist, aber wir können uns eine wirkliche Komödie über unsere Verhältnisse gar nicht leisten. Hm? Ja. Also ist das ein bisschen eine Ausflucht, diese Heiterkeit. Hm? Und mit dem Nicht-Leisten, das meine ich ganz objektiv, ich würde es nicht mal für mich für möglich halten, eine Komödie zu schreiben im Moment über Dinge, die ich bei uns komisch finde oder die ich belachenswert finde. Das geht im Augenblick nicht. Hm? Und ich glaube, im Augenblick kann man an das Publikum viel besser rankommen über den anderen Weg. Auch wenn das auf Anhieb nicht so aussieht. Das ist sicher mit sehr vielen Widerständen verbunden. Das dauert lange. Ja, auch immer eine tragische Erschütterung. Ja. Erschütterung besteht als Zwangbringen, nicht Erschütterung. Naja, und auch als einen moralischen Appell natürlich dann über die Erschütterung. Moralisch abhängig. Aber nicht moralisieren. Nein, aber über das Existenzielle. Ja. Und nicht über das Bewusstsein in diesem Oberflächen. Was halten Sie von dem Begriff der Kreativität? Was ist denn das? Ich weiß schon, was das Wort bedeutet, ja, aber was meinen Sie damit? Ein Schlagwort. Ja, so kann man Fragen dann gar umsetzen. Sie suchen und wollen doch den Wirkungspunkt Ihrer künstlerischen Mitteilung. Nicht im Rationellen, nicht nur im Ideologischen und schon gar nicht in der Exegese von bereits gesicherten Erkenntnissen, sondern im Zentrum der menschlichen Existenz durch das zugespitzte und radikal betriebene Bewusstmachen von Existenzsituationen. Problem des Todes, über das Sie nach der Lesung gesprochen haben, in Andeutungen. Da mogeln wir uns doch heute im Allgemeinen in der Agitation gerne daran vorbei. Oder anders, Im Sozialismus ist prinzipiell jeder Konflikt lösbar. Das heißt bei weitem nicht, für jedes Individuum ist jeder individuelle Konflikt ein lösbarer. Bewältigungsmöglichkeiten gibt es also nicht von der Information, das ist doch eigentlich kein Konflikt, vom Standpunkt der Gesellschaft her. Oder der ist ja irgendwie doch lösbar, wenn du nur aktiv genug bist. Ich vermittle also Leitbilder und hoffe, dass die Leute sich dann so verhalten. Sondern lösbar, in bestimmten Situationen zumindest, indem du in dir selber die Kraft zum Bestehen findest. Also die Kräfte im Individuum selbst aktivieren zum Bestehen, nicht im Sinne der Resignation, sondern trotzdem. Nicht dieser inzwischen profan gewordene Satz, das Leben zu kennen und es trotzdem zu lieben. Und nicht Verweis darauf, die Gesellschaft ist ja schon so menschlich, dass sie dir das eigentlich alles abnimmt. Du brauchst es gar nicht selber mehr als Individuum zu leisten. Das war die Frage jetzt. Ja? Ja. Oder die Beschreibung von Wirkungen bestimmter Dinge, die sie produzieren. Ich fand immer sehr einleuchtend, es lenkt jetzt scheinbar ab, ihr müsst gleich Schluss machen. Die Werktätigen heute. Sie müssen nicht Schluss machen. Ja, aber ist klar. Ihres Zuges wegen. Ja. Wann fährt denn? 20:53 fährt der, wenn Sie mit ihm fahren wollen. Wann fährt denn der nächste? 23. Ja, das ist nicht so weit durch. Ja, ja. Der Fragebogen ist absolut. Der Fragebogen ist absolut. Ja. Ja. Ja. Ja. Hm. Ich will nur noch das eine sagen dazu. Auch ein Text von Eliot über Shakespeare und über die Elisabethaner überhaupt. Der ist, glaube ich, in seiner ganzen Nüchternheit richtig. Er meint, die Größe dieser Leute bestand, also war ein literarisch darin oder die Qualität, dass die überhaupt keinen historischen Sinn hatten. Für Shakespeare war das überhaupt kein Problem, ob ein Stück in Rom spielt oder in England oder in Italien. Für ihn gab es nur was der Streder nennt, so die Kontinuität der, war das ja, menschlichen Existenz oder irgend sowas. Und der Shakespeare wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass in Rom da besondere Probleme waren und in England dann andere und so. Für den war das einfach so, der hat auch nie gewertet, auch Figuren nie gewertet. Die Voraussetzung war immer, das ist das Leben und das Leben ist so. Das wurde gar nicht reflektiert. Das fängt mit der Geburt an, hört auf mit dem Tod. Und wir haben ein bisschen einen Punkt erreicht, wo man das beinahe wieder produktiv machen müsste und könnte. Und zwar über die, das ist auch wieder sehr utopisch, über die Notwendigkeit, ein Kollektivbewusstsein zu entwickeln. Wo man wirklich einen individuellen Tod nicht mehr so zu einem riesigen Thema machen sollte. Ich meine, es ist ja auch, es hat ja zwei Seiten. Wir haben eine ungeheure Selbstmordquote in der DDR. Das spricht einmal für die Scheidungsquote. Dynamik unserer Entwicklung und so. Auch die Selbstmordquote. Ne? Spricht auch für einiges andere, das ist auch klar. Und andererseits ist das eigentlich schon beinahe ein gesunder Instinkt, finde ich, dass das bei uns nicht so ernst genommen wird. Diese Selbstmordquote. Selbstmordquote oder der Selbstmord? Die freiwillige Entscheidung für den Tod ist. Beides, ja. Weil das, die Tatsache, dass wir das nicht so ernst nehmen, die Quote, schließt ja auch ein etwas sehr Positives. dass man dem Einzelnen zugesteht, darüber frei zu entscheiden. Wenn man mal jetzt das von aller Sentimentalität entkleidet. Ne? Wenn einer ja. sich umbringen will, ist ja. das sein gutes Recht. Ne? Und warum soll man ihm das nicht lassen? Das klingt sicher jetzt ganz schlimm, aber ich glaube, das sind nur Gewohnheiten, die man auch mal untersuchen müsste. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine prognostische Färbung der Interpretation der Tatsache, dass wir die Selbstquote ja. nicht publizistisch groß herausstellen. Ist klar, andere Gründe das sind hat denkbar. Sicher an der Oberfläche ganz, ja. ganz simple Gründe. Das ist mir auch klar. Aber andererseits sind die Oberflächengründe ja nicht unbedingt die eigentlichen. Es ja. sind ja nicht unbedingt die Intentionen. Ja. Es ist auch da, dass die positive Seite von dem, was der Braun da kritisch anmerkt, mhm. das hat ja auch eine positive Seite. Ne? Und das ist genau die. Was aber in einem gesellschaftlichen Umfeld, wie sie es in Zement abpassen, mal ganz gewiss die Selbstquote aussagen. Ja, ja. Nein, das glaube ich nicht. Nee, nee, das nicht. Das nicht. Nein, weil da der Selbsterhaltungstrieb ja. viel mehr. Provoziert ja. wurde und strapaziert wurde. Ja, das und das ist die andere Seite. Das ist ja. aber nur was die Dynamik angeht. Nicht? Mhm. Also, weil die Entwicklung einerseits ungeheuer dynamisch ist, aber die Menschen leicht auch zweifeln können, als ja. zu sogenannten normalen Zweifeln. Ja, bloß damals hatten sie wenig Zeit und Wohnraum ja. zu ja. verzweifeln. Ja. Bei uns ja. findet ja. man immer ein Zimmer, wo man verzweifeln kann. Ja. Bei aller Wohnraumknappheit. Mhm. Und auch Zeit. Und das ist schon ein Prestige eigentlich. Nicht Prestige, Privileg. Ne? Ja. Die Zeit und der Raum dafür. Also zynisch könnte man sagen, eine Art von Luxus werden, nicht? Das ist ein Luxus, ja. ja. Und das ist diese Mischung aus Luxus und Stress, die bei uns dazu führt. Ne? Aber jetzt wird es schon ganz dramatisch.